Die chinesische Stadt Wuhan ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Zwischen 2000 und 2018 verdreifachte sich ihre Einwohnerzahl, während neue Eisenbahn- und Flugverbindungen sie und China mit dem Rest der Welt verbanden. Dass Norditalien am frühesten und schlimmsten unter dem Virus litt, ist wiederum kein Zufall. Ein milliardenschweres Austausch- und Investitionsprogramm vervielfachte die Verschränkungen zwischen den beiden Ländern. Chinesische Arbeiterinnen, die in 6 Billigfliegern pro Tag zwischen Mailand und China hin und her reisen, sind in der größtenteils von chinesischen Firmen übernommenen Textilindustrie der Lombardei keine Ausnahme mehr. Zudem ist Mailand als industrielles Zentrum eine der am meisten unter Smog leidenden Städte der Welt. Die Menschen sind dort besonders anfällig für Lungenkrankheiten. Außerdem ist die Lombardei dicht besiedelt und mit vielen auf Effizienz getrimmten Privatkliniken ausgestattet, in denen sich das Virus in einem frühen Stadium ungehindert ausbreiten konnte. Dass die Pandemie wie eine Naturkatastrophe aus dem Nichts über uns gekommen sei, ist demnach die zweite Lüge, die viele Politiker verbreiteten. Wir wissen sehr genau, wie wir sie uns eingehandelt haben. Wir kennen die Auslöser und die begünstigenden Faktoren. Und sie wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Wo das Coronavirus herkam, warten noch weit mehr und gewiss auch gefährlichere Erreger. Forscher gehen davon aus, dass es bis zu 1 Million ähnliche Viren gibt. Allein in Fledermäusen wurden 3000 davon identifiziert. Dabei ist Corona im Vergleich noch ein harmloses Virus, wenn man an das viel tödlichere Ebola-Virus denkt, das ebenfalls durch eine Zoonose in einem Gebiet Westafrikas seinen Ausgang nahm, wo der Mensch die Umwelt seit langem unter Stress setzt. Die Menschheit hat die natürlichen Ökosysteme der Erde inzwischen so stark verändert, dass die Verbreitung bislang unbekannter Viren immer wahrscheinlicher wird. Betrachtet man also unser riskantes Spiel mit den Gefahren von Zoonosen, könnte man laut Andreas Malm den Eindruck gewinnen, als hätte die menschliche Wirtschaft beschlossen, den mit Coronaviren und anderen Krankheitserregern gefüllten Behälter in die Höhe zu heben und die ganze Ladung anschließend über sich selbst zu vergießen. Die Art und Weise, in der wir an vielen Stellen hochgradig fahrlässig in Ökosysteme eingreifen, ist mehr als selbstzerstörerisch. Entweder wird diese Pandemie also in 100 Jahren rückblickend als ein Wendepunkt unserer Zivilisationen gesehen werden, oder aber es wird in 100 Jahren kaum mehr jemanden geben, der noch auf sie zurückblicken kann.